Meine lieben Freunde, ich sage euch, wie schön ist es, geliebt zu sein und in Liebe zu wandeln und immer mehr lernen, in der Liebe zu wachsen. Ich sage euch, das ist das Schönste, weil wir immer wieder um uns herum sehen, wie Menschen zutiefst bewegt werden. Wisst ihr, wo immer ich hinkomme, da habe ich oder bin ich dabei am Merken oder merke ich immer wieder, dass überall, wo wir hinkommen, sind Menschen, die brauchen dringend Liebe. Die haben ein tiefes Verlangen nach Liebe. Ihr Herz lechzt nach Liebe, die schreit nach Liebe. Das ist etwas, was wir immer wieder sehen. Darum, meine Geliebten, lasst euch lieben und liebst. Hört zu, im Jahr 2001, da hatte ich ein tolles Erlebnis. Ein Erlebnis, das für mich wichtig und lebensverändernd war. Nämlich, damals hatte ich eine Bibelschule aufgebaut, ich hatte 7 Gemeinden gegründet, ich bin in verschiedene Länder der Welt gereist, ich hatte einen prophetischen Dienst, einen Lehrdienst, ich habe Arbeit mit Sozialschwachen gemacht. Was habe ich alles aufgebaut, schon bis zu dem Jahr 2001? Und dann plötzlich wurde mir etwas klar, nämlich meine Erkenntnis ist Stückwerk. Wisst ihr, da habe ich so gelesen vom Apostel Paulus, wie er zurückrennt und schreibt, und wie dieser großartige Mann, der Offenbarungen hatte, wie man sich nur wünschen kann, dieser geniale Apostel, der hat gesagt, unsere Erkenntnis ist stückweise. Und das hat mich ergriffen, so tief in meinem Herzen, dass ich weiß auch nicht, was es war, die Offenbarung des Heiligen Geistes oder ist einfach rausgesprungen aus der Bibel. Plötzlich wurde mir klar, Moment mal, wenn der Mann, der die allergrößte Offenbarung vom Neuen Bund hatte bis zu diesem Zeitpunkt, der Apostel Paulus, und wahrscheinlich auch hat es nachher nie jemand gegeben, der eine größere und genauere, detailliertere Offenbarung hatte vom Neuen Bund. Wenn der Mann, der den Neuen Bund so ergriffen und erkannt hat, gesagt hat, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, ja, wer bin ich denn, dass ich glaube, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen? Wer bin ich denn? Und wisst ihr, und das, diese Erkenntnis, die hat mich auf der einen Seite unwahrscheinlich freigesetzt, auf der anderen Seite unwahrscheinlich vorsichtig gemacht. Und ich werde euch erklären, warum. Sie hat mich freigesetzt, weil der Reinhard braucht jetzt nicht mehr alles wissen. Huch, wie schön! Wie schön zu sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Wie schön, wie befreiend zu wissen, dass alles, was ich bis jetzt erkannt habe, nur ein Teil des Ganzen ist. Und niemals brauche ich meine Erkenntnis verteidigen. Warum? Weil ich brauche nichts verteidigen, was Stückwerk ist. Brauche ich ja gar nicht. Wisst ihr, was ich den Leuten gerne sage? Ja, heute glaube ich das vom ganzen Herzen. Ob ich das in 5 Jahren auch noch glaube, dann müssen wir in 5 Jahren darüber reden. Gott war so gnädig mit mir, er war so gütig zu mir, er war so freundlich, er war so geduldig. Unser Gott hat mir erlaubt, in der Erkenntnis immer weiter zu wachsen. Stell dir das mal vor. Gott hat mir erlaubt, dass ich wachse in dem, was ich begriffen und erkannt habe. Und wenn wir nicht Acht haben, dann geht es sehr schnell, dass wir in geistlichen Stolz verfallen. Nämlich, wir glauben, dass wir bereits alles erkannt haben. Ja, wie habe ich Menschen getroffen, die haben die Lehre gehört vom Neuen Bund und waren begeistert und waren ergriffen und waren ja wirklich gejubelt und sich gefreut. Und das ist ja auch schön, das soll ja auch so sein. Aber dann kamen sie relativ schnell hinein und dachten, dass sie haben alle Erkenntnis und der andere, der hat das noch nicht kapiert. Hör zu, mein lieber Freund. Deine Erkenntnis ist Stückwerk. Du hast nicht alles kapiert. Du hast nicht alles erkannt. Wisst ihr, was ich in der Bibel so faszinierend finde? Ich lese meine Bibel jetzt, ach du liebe Zeit, ich weiß nicht, vielleicht 55 Jahren, lange, über 50 Jahren auf jeden Fall. Regelmäßig. Sehr, sehr regelmäßig. Ich habe die Bibel studiert, von bis hinten. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich jeden Tag 2 Bibelverse auswendig gelernt habe. Ja, 700 Bibelverse im Jahr. Mit Bibelstelle, wo sie geschrieben waren, also Angaben, zitieren konnte in 2 Sprachen, Englisch und Deutsch. Und wisst ihr, egal wie lang und wie viel ich die Bibel studiert habe, immer wieder finde ich neue Sachen drin. Immer wieder lese ich was drin und dann denke ich mir, das habe ich schon gelesen, aber so habe ich es noch nie gesehen. Und das finde ich das Faszinierende an der Bibel, dass wir immer wieder neue Dinge entdecken in dem, was wir bereits so oft gelesen haben. Und das ist ja das, was es so genial macht. Und das ist ja auch das, was die Bibel so faszinierend macht. Und das ist ja auch das, was die Bibel so lebendig macht. Dass Jesus uns jeden Tag frisches Manna gibt, frisches Brot gibt. Jeden Tag. Und wenn wir das mal wirklich verstanden haben und wenn wir das kapiert haben und verinnerlicht haben, dann wissen wir, dass egal wie viele Erkenntnisse ich heute habe, es ist immer nur ein Teil der ganzen Erkenntnis. Und ich werde Dinge neu erkennen. Und jeden Tag werde ich wieder anfangen, neue Dinge im Herzen zu ergreifen und zu erkennen. Ich werde Dinge sehen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich habe vor nicht so langer Zeit gelesen, einen Abschnitt im Matthäus-Evangelium. Obwohl ich diesen selben Abschnitt hunderte Mal in meinem Leben gelesen habe, habe ich ihn noch nie so gesehen. Und plötzlich, wow, das ist genial. Und wisst ihr, wie gefährlich geistliche Arroganz ist? Geistliche Arroganz ist so gefährlich, ich behüte mein Herz so sehr vor geistlichem Stolz. Geistlicher Stolz schleicht sich ein in unser Herz, aber so sanft, so leicht, so vorsichtig. Geistlicher Stolz ist, wenn wir glauben, wir wissen schon alles. Das ist unwahrscheinlicher geistlicher Stolz. Weil die Bibel sagt, unser Wissen ist Stückwerk, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Es gibt keine Erkenntnis, die irgendein Christ auf dieser Welt hat, der die volle und die ganze Erkenntnis hat. Denken mal, wie viel sich gestritten wird unter den Christen. Denken mal, wie viel da gekämpft wird, gegeneinander angearbeitet wird. Alles nur aufgrund von, weil wir glauben, wir haben die richtige Erkenntnis. Was habe ich in den 4,5 Jahrzehnten Gemeindespaltungen erlebt? Ach, ich sage euch, was ich da durchgemacht habe in den verschiedenen Ländern der Welt. Nur um dann ein paar Jahre später draufzukommen, dass derjenige, der sich mit dem anderen zerstritten hat, aufgrund der Erkenntnis, auf die er bestanden hat, dass sie recht ist, in ein paar Jahren glaubt er die gar nicht mehr. Und in ein paar Jahren muss er sagen, ja, das war Stückwerk. Habe ich damals so erkannt, aber heute sehe ich die Sache anders. Denk einmal, wie schnell wir uns mit unseren Geschwistern entzweien über die Erkenntnis, die wir haben, anstatt uns zu sagen, Moment mal, alles ist Stückwerk. Das, was ich vom neuen Bund bis jetzt erkannt habe, ist nicht das Ganze. Ist nicht das Ganze. Ich werde neue Dinge entdecken. Ich werde neue Dinge lernen. Ich werde neue Dinge verstehen. Ich werde Dinge verstehen, die ich heute noch gar nicht verstehe. Möge der Herr uns die Gnade schenken, uns fernzuhalten vom geistlichen Stolz. Möge der Herr uns Gnade schenken, zu fliehen, davonzulaufen, wegzulaufen von dieser Einstellung, dass weil wir den neuen Bund ergriffen, verstanden haben, ihn erlebt haben und genial, wir sind in ihm, er ist in uns, was ist das doch für ein herrliches Leben? Möge der Herr uns doch die Gnade schenken, dass wir niemals unser Herz öffnen für diese geistliche Arroganz, wo wir glauben, wir haben die Erkenntnis und die Erkenntnis, die wir haben, ist die richtige Erkenntnis. Mein lieber Freund, die Erkenntnis, die du hast, die mag für jetzt auch für dich die richtige Erkenntnis sein. Aber sag dir immer wieder selbst vor, meine Erkenntnis ist Stückwerk. Wisst ihr, was das Wichtige in dieser Sache ist? Erstens, wir schützen unser Herz vor geistlichem Stolz. Zweitens, wir erlauben den anderen, eine andere Erkenntnis zu haben. Wir brauchen nicht mehr urteilen, wir brauchen nicht mehr richten, wir brauchen nicht mehr mit dem Finger zeigen, wir brauchen nicht mehr sagen zum anderen, hey, das ist falsch. Warum? Weil wir im Herzen diese demütige Haltung haben und das klare Verständnis haben, dass alle Erkenntnis, die wir haben, nur Stückwerk ist. Meine lieben Freunde, wenn wir in dieser geistigen Demut wandeln, dann können wir auch in der Liebe wandeln. Denn stolze Leute lieben nicht. Demütige Leute lassen sich lieben und lieben auch andere. Und damit sind wir wieder zum Ende mit diesem nächsten kleinen YouTube-Clip. Möget ihr doch genießen, und in der Wahrheit leben, dass alle eure Erkenntnis Stück weg ist. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal.